Uhr und 3 Minuten. Das Wetter. Verbreitet gibt es Frühnebel. Gebietsweise wird er auch den ganzen Tag anhalten. Sonst überwiegend heiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 13 Grad. Der RTL Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland keine Meldungen. Gute Fahrt. RTL. Guten Morgen, Deutschland. Minuten nach 6, hier ist RTL, guten Morgen Deutschland. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich heiße Stefan Ofirowski und haben Sie schon mal heute Morgen in die Zeitung reingeguckt, in diese berühmte Zeitung, die uns jeden Tag wieder ins rechte Bild setzt. Da sind zwei entscheidende Schlagzeilen drin, die haben alle was mit Zeit zu tun. Die eine, 23,5 Stunden dauert das optimale Vorspiel. Ja, wissen Sie Bescheid, also das nächste Mal nehmen Sie sich ein bisschen mehr Zeit. Und wenn es nicht richtig funktioniert, haben wir nämlich das zweite Beispiel. 3-4 Deutscher in 13 Minuten geschieden. So kann das sehen. Es wird 8 nach 6, RTL, guten Morgen, Deutschland. Hör mir jetzt mal zu, lass mich jetzt in Ruhe und ruf mich nicht mehr an. Ich hab keine Zeit, nicht gestern und nicht heute, nicht morgen und nicht irgendwann. Mach dir endlich. es war. Du musst das kapieren, eins wird nicht passieren, mich kriegst du nicht zurück. Zieh doch einfach los, das Angebot ist groß und greif dir neues Glück. Jeglichen Verkehr will ich mit dir nicht mehr. Mein Herz kann man nicht reparieren, das ist einmal in zwei, dann ist alles vorbei. Ein Herz kann man nicht reparieren, niemand weiß, wie das geht, es ist meistens zu spät. Ein Herz kann man nicht reparieren, da hilft keine Kur, darin in Tränen nur. Ein Herz kann man nicht reparieren, alles bleibt leer und auch der Arzt hilft nicht mehr. Sechs, Udo Lindenberg war das mit einem Lied für Wim Tölke. Von hier aus gute Besserung. Die Weckwunschplatte. Einen schönen guten Morgen, Hartmut Lohse. Hallo. Ja, hier ist Lohse. Ja, guten Morgen, Hartmut. Hier ist ja. RTL. Und Sie haben uns eine Karte geschrieben, Hartmut. Wir sollten Sie mal wecken. Das tun wir hiermit. Ja, das ist schön. Sind Sie denn jetzt wach? Ja, jetzt bin ich wach. Und freuen Sie sich denn auch, dass wir um 10 nach 6 anrufen? Na, selbstverständlich. Das war glatt gelogen, oder nicht? Naja, wenn man auf Arbeit gehen muss, ne, ist es so. Ja, was machen Sie denn beruflich, Hartmut? Ja, ich bin Meister. Mhm. Und dann geht's gleich los. Naja gut, da muss man früh aufstehen als Handwerker. Ja, genau. Richtig. Gut, Sie haben uns geschrieben, Sie wollten einfach mal geweckt werden von uns. Das tun wir hier mit. Ja. Und Sie haben einen Plattenwunsch. Marianne Rosenberg, ich habe gedacht, es ist vorbei. Ja. Haben wir auch für Sie. Nächstes vorbei, der Tag fängt gerade an und das Wochenende steht vor der Tür. Also was will man mehr? Ja. Hartmut, ich wünsche Ihnen einen schönen, erfolgreichen Tag. Dasselbe, auch Ihrem Team, ne? Jo, danke schön. Und bis zum nächsten Mal. Hier kommt für Sie Marianne Rosenberg. Ciao, tschüss. Also jetzt haben wir Marianne Rosenberg. Vorher waren wir irgendwie im falschen Film. 6.16 Uhr, die Weckwunschplatte für den Hartmut Lohse aus Chemnitz. Marianne Rosenberg, ich habe gedacht, es ist vorbei, jai. Wenn Sie von uns geweckt werden möchten, schreiben Sie uns einfach eine Postkarte an RTL Radio, Stichwort Weckwunsch, in L2850 Luxemburg. Vergessen Sie bitte nicht Ihre Telefonnummer und Ihren Lieblingstitel. Guten Morgen, Deutschland! Das ist 6.22 Uhr und das ist Purple Schulz, Titel heißt Nur mit dir. Yes, guten Morgen Deutschland. Es ist 6 Uhr und 26. Nur eine Station. Let's get a physical. Let me body talk. Body talk. 6 Uhr gleich 39, RTL, guten Morgen, Deutschland. Ein Tipp von mir an alle Widder. Schnappt euch einen Stier und dann rein ins Wochenende. Pass für zu. Geheimnis. Krause Nase, Ohren stehen auf Stumm. Blicke blind vor Vergnügen. Entwaffnend, turbulent in sich ruht. Unbeschwert, positiv. Golfstrom für gefrorene Seelen. Geballte Energie sprengt jedes Problem. Dreist mit der Welt im Gleichklang. Trübsinn chancenlos. Unwiderstehlich verwunschen. Übersprudelnder Sand, sanfter Trost. Du stahlblaues Licht, trockene Lust zum Leben. Himmlisches Geschick, kosmisches Sonnenphänomen. Frischzelle, vehementes Wunder. Mach's mich schwach, alles unwichtig und klein. Übermütige Natur, Frontalangriff auf graue Laune. Unnachahmlich stur, ansteckend, gelassene Traum. RTL, guten Morgen Deutschland. Heillose Euphorie herrscht auch neulich im Limelight Nightclub. Der ist in New York und da hat sich jemand daneben benommen. Und wer das war und was genau passierte, erzähle ich Ihnen gleich. Lohnt sich wirklich. 6.51 Uhr ist es mittlerweile. George Michael ist derjenige gewesen, der sich im New Yorker Limelight Club so richtig daneben benommen hat. Er hat den DJ gebeten, nochmal die letzten 4 Madonna-Scheiben aufzulegen. Und was dann kam, war eine Privatvorführung, die als Video aufgezeichnet mit Sicherheit ein Millionenseller geworden wäre. Mit Sicherheit auch noch mehr als das aktuelle Video von Madonna selbst, Justify My Love. George Michael machte nämlich vor allen Leuten den Affen. Genauer gesagt, er versuchte Madonna nachzuäffen bei den eingespielten Titeln und tanzte die ganzen 4 Titel lang und machte Madonna nach. Die Gäste ihres Clubs hatten ein absolut einmaliges Erlebnis. It's a kind of magic. It's a kind of magic. a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Nichts mit Magie zu tun. Hier ist Guten Morgen Deutschland. Es ist 7:09. Ich heiße Stefan Ofiechowski. Und diese Dame, Bette Midler, Titel heißt From a Distance, heißt übersetzt aus der Entfernung. Aus der Entfernung sieht alles besser aus. Es ist eine alte Coverversion zu neuen Ehren gekommen. Übrigens, aus der Entfernung sieht sogar Christoph Lemmer gut aus. From a distance, the world looks blue and green and the snow-capped mountains. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. It's the It's the voice of every man. Mm-hmm.

Say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. 20:07 RTL, guten Morgen Deutschland. Heute ist Freitag, hier beginnt das Wochenende. Und was heute sonst noch alles anliegt in Sachen Politik und Kultur und Sport und überhaupt und alles, das erfahren Sie gleich von Christoph Lemmer. Rätsel dieser Welt mit Rainer Holden. Freitag, 15. März 1991, es wird 7:23 Uhr. Erich Honecker, 78 Jahre alt, offenbar krank, aber rüstig, ist seit gestern in Moskau. Das Thema wird heute in Bonn und Berlin zu Debatten führen. Die Bundesregierung hat zwar gegen die Verlegung protestiert, trotzdem werden heute Fragen kommen. Was wusste die Bundesregierung zum Beispiel wirklich über die heimliche Abreise? Und wie stehen die Chancen, den einstigen SED-Chef doch noch vor Gericht zu stellen? Antworten heute hier bei RTL. Dass Rita Süssmuth nichts Verbotenes tat, als sie ihrem Mann ihren Dienstwagen lieh, ist inzwischen wohl unstrittig. Strittig ist dagegen, wie die Dienstwagen-Affäre moralisch zu bewerten ist. Der Haushaltsausschuss, der sich eigentlich mit der Prüfung rechtlicher Kategorien zu beschäftigen hat, wird heute über die Dienstwagengeschichte reden, ausnahmsweise unter moralischen Aspekten und in vertraulicher Sitzung. Außerdem heute Thema, die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gehen weiter und die SPD hat Vorschläge zur Rentenfrage. Im Bundestag geht es heute um die Privatisierung von Eigentum, das unter der SED verstaatlicht worden war. Informationen zu allen Themen aktuell hier bei uns. Amerika und Frankreich sind sich nicht einig. Die Präsidenten Bush und Mitterrand konnten keinen gemeinsamen Weg zur Lösung der Nahostprobleme finden. Mehr dazu in den Nachrichten um 8. Schönen Dank, Peter, nach Bonn. Sag mal, Uffi. Ja? Du weißt, wer Peter Arnett ist. Den kenne ich, ja, von CNN. CNN, das ist der Mann, der als einziger teilweise in Bagdad ausgeharrt hat, der einzige, der während des Krieges ein Interview mit Saddam Hussein bekommen hat, derjenige, der die ganze Welt im Grunde über das informiert hat, was in Bagdad passiert ist. Jetzt ist er wieder zu Hause, nicht in Neuseeland, er ist ja eigentlich gebürtiger Neuseeländer, auch nicht in Amerika, er hat inzwischen einen amerikanischen Pass, sondern in Israel, da lebt er nämlich eigentlich. Und da hat er sich verlobt, gewissermaßen eine Kollegin, eine Fernsehansage. Dagmar Berghoff. Nein, sie heißt Schade. Ganz und gar anders. Und die ganze Geschichte über Peter Arnett zu Hause in Israel und seine Frau. Heute kurz nach 12:30 in RTL Lifestyle. Und das war RTL Aktuell, es wird 7:33 Uhr. RTL, täglich auf. One kiss to see you, babe. One link in a chain reaction. One link in a chain reaction. Simon, gleich 39, RTL, guten Morgen, Deutschland. Eishockey bleibt spannend, wenn Sie es gestern gesehen haben. Der KIC hat gewonnen mit 4:3 gegen die DEG. Hui! Jawohl. Und ob der KIC damit noch eine Chance hat, das frage ich jetzt meinen Kollegen Günther Zerrick. Guten Morgen, Günther. Ja, morgen, Stefan. Was glaubst du denn? Ja, sicher, hatte noch eine Chance, aber die ist, ich möchte fast sagen, minimal. Und eigentlich war ja eigentlich schon alles programmiert. Der Sekt war schon kalt gestellt und es sollte ja eigentlich eine lange Nacht werden, an der längsten Theke der Welt in der Düsseldorfer Altstadt. Und die Fans, sie hatten ja so etwas wie eine gelb-rote Invasion in Sachen Autobahn Köln-Düsseldorf geplant. Und es war sogar so, dass einige der DEG-Fans schon vor dem Anpfiff in der Lendstraße in Köln einen sogenannten gebackenen Hai auf das Kölner Tor gelegt haben. Die haben also ganz verrückt gespielt, war also nichts, mussten ganz traurig nach Hause fahren. Aber ich nehme fast an, sie holen das alle nach am Sonntag. Ja, kann das vielleicht sogar sein? Ich meine, man sollte sowas eigentlich nicht vermuten, aber dass man darauf spekuliert hat, vielleicht das entscheidende Spiel dann doch in Düsseldorf stattfinden zu lassen. Ja, das ist sehr schwierig. Man kann natürlich spekulieren und die Annahme, dass so etwas programmiert wird, ist vielleicht hauchdünn, denn auf der anderen Seite kann man so etwas nicht programmieren. Das geht ganz leicht in die Hose. Man kann den Gegner dadurch aufbauen. Die Kölner könnten natürlich, wenn sie mit einer ganz großen Moral nach Düsseldorf kommen, durch diesen Sieg natürlich ganz plötzlich über sich hinauswachsen, dann in Düsseldorf auch gewinnen. Und das würde ja bedeuten, man müsste dann noch ein fünftes Spiel machen am kommenden Dienstag in Köln. Aber ich kann mir das kaum vorstellen. Wahrscheinlich nicht, ne? Weil die Düsseldorfer sind so gut drauf im Moment. Ja, die sind wirklich riesig drauf und ich würde persönlich sagen 60-40. Ich habe also nach dem Spiel mit Erich Kühnhackl gesprochen. Das ist möglicherweise in allerkürzester Zeit der ganz große Mann im deutschen Eishockey. Vielleicht wird er dann alleiniger Bundestrainer. Und mir, ich habe ihn gefragt, ob er natürlich eine Prognose wagen würde und er hat mir das gesagt. Nein, ich meine, die Mannschaften sind von der Spielstärke her nicht so krass auseinander, dass man sagen würde, diese Mannschaft ist also Favorit für das Spiel jetzt. Ich glaube, dass beide Mannschaften eine Chance haben. Die Düsseldorfer vielleicht die etwas größere, weil sie einfach zu Hause spielen. Und mit dem Publikum im Rücken kann man vielleicht noch ein bisschen mehr Kraft freisetzen, wie die Kölner heute zu Hause. Ja, ich würde fast schon sagen, den Düsseldorfern kommt eigentlich dieses vierte Spiel am Sonntag an der Bremenstraße gar nicht mal ungelegen, denn eigentlich feiert man eine deutsche Meisterschaft zu Hause ja am liebsten. Tja, alles klar. Also dann wird die längste Theke der Welt wahrscheinlich platzen am Sonntag. Ja. Gut, und wir als Kölner halten im KIC aber doch noch ein paar Daumen, oder? Ja, so ganz unter der Hand. Ne? Wir müssen natürlich neutral bleiben. Auch einen Daumen für die Düsseldorfer, vielleicht anderthalb für die Kölner. Ja, okay, können wir uns auf einigen. Okay. Günther, schönen Tag. Jo, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Deine Nummer schrieb ich drauf, ich hab's verloren. Und nun denk ich an dich. Draußen kriecht der Tag aus dem Bett der Traumstadt und kommt durch den Park. Und ich seh dich vor mir, irgendwo wirst du jetzt wach. Du hörst dasselbe Lied im Radio. Hörst du, ich rufe dich mit jedem Ton. Du hörst dasselbe Lied im Radio und siehst dabei mich zum Telefon. Klingt in mir nach wie eine Saite im Klavier. Dabei kenn ich dich kaum und doch ahne ich, dass du diese Welt verändern wirst für mich. Ganz egal wo du bist, wenn ich träum, bist du bei mir. Du hörst dasselbe Lied im Radio. Hörst du, ich rufe dich mit jedem Ton. Du hörst dasselbe Lied im Radio. Sag, warum greifst du nicht zum Telefon? Selbiges wird gesungen von Udo Jürgens. Es ist 7.48 Uhr. Sonderzug nach Pankow oder was? Wo ist Honny? Hey. Ja, wo er ist, wissen wir mittlerweile wahrscheinlich. Er ist in Moskau, ganz offensichtlich. Ja. Aber warum ist er da? Das kann man so genau gar nicht sagen, warum er in Moskau ist. Also er ist nach offiziellen Darstellung der Sowjets, die ihn rausgebracht haben aus Deutschland in die Sowjetunion, aus gesundheitlichen Gründen dort. Er brauche ein Dialysegerät zur Blutwäsche und das sei offensichtlich in Belitz nicht da. Anderswo in Deutschland wäre es sicher aufzutreiben gewesen. Man weiß nicht so ganz genau, ob diese Begründung stichhaltig ist. Ich möchte einmal drei Daten, die vielleicht nicht auf den ersten Blick in einem Zusammenhang stehen, doch in einen Zusammenhang bringen oder einfach mal der Reihenfolge nach vortragen. Und jeder mag sich selber ein Bild machen, ob da etwas zusammenhängen kann. 5. März, also vor 10 Tagen, da beschließt der oberste Sowjet in Moskau teilweise in geheimer Sitzung die Ratifizierung des 2+4-Vertrages und erkennt damit die deutsche Einheit und die Wiederherstellung der Souveränität Deutschlands endgültig an. Einen Tag darauf, am 6. März, lehnt das Berliner Kammergericht einen vor Monaten gestellten Antrag auf Haftverschonung für Erich Honecker ab. Die Anwälte wollten, dass der Haftbefehl gegen ihn aufgehoben wird, das also abgelehnt. Und dann also gestern am 14. März fliegt Honecker nach Moskau. Das kann ein Zufall sein, muss aber keiner sein. Die Bundesregierung hat scharf dagegen protestiert, dass die Sowjets Erich Honecker nach Moskau geflogen haben. Aber auch da gibt es eine interessante Bemerkung festzustellen. Eine Stunde vor dem Abflug wusste die Bundesregierung Bescheid, das hat sie auch offiziell bekannt gegeben. Aber trotzdem hat sich die Bundesregierung gestern den ganzen Tag zurückgehalten. Informationen über die Abreise von Erich Honecker gab es von den Anwälten Nicolas Becker und Wolfgang Ziegler. Die erschienen nämlich, und das war auch mehr oder weniger ein Zufall, unangemeldet in Belitz, wo Erich Honecker in einer Kaserne der Sowjets lebte im Augenblick. Sie wollten ihn besuchen. 40 Minuten mussten sie gestern früh warten. Das war ihnen noch nie passiert. Normalerweise wurden sie immer sofort durchgelassen. Dann tauchte ein Offizier auf, der in sehr gebrochenem Deutsch erklärte, Herr Honecker sei aus gesundheitlichen Gründen nach Moskau geflogen worden, zur Überraschung der Anwälte. Wo er sich dort genau aufhält, wissen sie bis jetzt noch nicht. Gemeldet hat er sich auch noch nicht bei ihnen. Dafür gibt es dann noch eine Information aus der näheren Umgebung des, sagen wir mal, Kreises um Honecker, der sich mit ihm beschäftigt. Über diesen Fall soll Bundeskanzler Helmut Kohl, so heißt es da, letzten Sommer mit Michail Gorbatschow im Kaukasus gesprochen haben. Und dazu passt auch, was Anwalt Nicolas Becker, am Telefon sagte zu uns gestern. Es sei schon durchaus möglich, dass Honecker seinen Lebensabend in der Sowjetunion verbringen könne und nicht mehr zurückkomme. Die Anklage wegen Anstiftung zum Totschlag, die die Berliner Staatsanwalt gegen ihn anstrengt, wäre damit im Grunde wertlos. Und der Haftbefehl, der ja nunmehr bestätigt worden ist, ebenso, denn es gibt kein Auslieferungsabkommen mit der Sowjetunion. Mysteriös bleibt der Fall also. Und ein paar Zufälle, die du eben angesprochen hast, scheinen mir zu viel zu sein. Das kann man so genau im Augenblick noch nicht sagen, aber ich denke mal, in den nächsten Wochen oder Monaten wird es unvermeidlich sein, dass mehr Informationen zu dieser Geschichte ans Tageslicht kommen. Denn irgendwo sind immer undichte Stellen und gibt es Leute, die etwas wissen und dann, sagen wir mal, vertraulich und sagen nicht, dass ich es gesagt habe, ein bisschen reden. Man muss sehen, was da noch so kommt. Wir bleiben dran. 7 nach 8 RTL Guten Morgen Deutschland mit der dritten Stunde und einer Überraschung. In knapp 10 Minuten können Sie etwas bei uns gewinnen. Und zwar ein kleines Krümelmonster. Wir sind nicht in der Sesamstraße, wir sind immer noch bei RTL. Ich spreche von einem Staubsauger, einem AEG-Staubsauger. Accurette Plus heißt das Ding. Mit 5 starken Akkus und Wandhalter und Ladestation. Also wenn Sie einen Staubsauger gebrauchen können, hören Sie weiterhin Guten Morgen Deutschland. In knapp 10 Minuten spielen wir unser Schnipselspielchen mit Trimedia zusammen um einen Staubsauger. Nach 8, RTL Guten Morgen Deutschland. Seit dem Ende des Kriegs am Golf heißt das Thema im Nahen Osten Suche nach einer neuen Friedensordnung. Die beschäftigt die Staatsmänner genauso wie die Araber und Israelis, aber auch ganz besonders einige Europäer. Die nämlich, die gefangen sind in Libanon und nicht nur Europäer, auch Amerikaner sind dort, also Leute aus dem Westen, die im Libanon gekidnappt worden sind, meistens von schiitischen Gruppen und die schon so lange dort sind, dass fast keiner mehr über sie redet. So vergessen ist das Thema schon. Ulrich Sam in Jerusalem, guten Morgen. Jetzt aber soll es was Neues geben. Was nämlich? Ja, es gibt da einige Anzeichen aus dem Iran ausgerechnet. Der Iran hat gesagt, dass er bereit sei, zu verhandeln oder zu vermitteln und vielleicht dafür zu sorgen, dass diese Europäer freikommen. Denn wie Sie selber schon sagten, die meisten sind ja von Schiiten gekidnappt worden. Schiiten stehen dem Iran ziemlich nahe und zweifellos hat der Iran ein Wörtchen mitzureden. Außerdem war ja nun gerade James Baker in Syrien. Und Syrien ist das Land, über das die Geiseln freikommen. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass die Syrer selber mit einer neuen Ordnung im Libanon begonnen haben. Sie sind ja dort Besatzungsmacht. Und eigentlich ist nicht ganz einzusehen, dass die Syrer, die große Teile des Libanon besetzt halten, dass es denen bisher noch nicht gelungen ist, die Kidnapper und dann ihre Geiseln auszumachen. Einen Zusammenhang gibt es ja möglicherweise auch zu einem Mann, der in Israel gefangen gehalten wird. Sheikh Obeid, ein Schiitenführer aus dem Libanon, der des Terrorismus verdächtigt wird von Israel. Der soll ja nur auch befreit werden, oder ist das mehr ein Gerücht? Nein, es ist so, dass vor 2 Jahren ist ein israelisches Kommando in den Südlibanon rein und hat sich dort den Sheikh Obeid, das ist ein sehr berühmter, sehr bedeutender islamischer Geistlicher aus dem Libanon, der viele Terroranschläge zumindest abgesegnet hat, der einen großen Einfluss hat, der wurde dann von den Israelis in einer sehr dramatischen Entführungsaktion selber entführt und nach Israel gebracht. Und zwar bewusst mit der Absicht, ihn als Faustpfand hier in Israel zu behalten, um auf diese Weise die Schiiten, die Iraner zum Beispiel, zu bedrängen, nun die Geiseln aus dem Libanon freizulassen. Bisher hat es noch nicht geklappt, aber immerhin, wenn Iran per iranische Zeitung vorgestern erklären ließ, dass Sheikh Obeid freigelassen werden müsse, sofort als im Tausch für die westlichen Geiseln, zeigt es doch, dass der Sheikh Obeid als sehr wichtig genommen wird und das doch ein Faustpfand zu sein scheint. Die Geiseln, die im Libanon gefangen gehalten werden von Schiiten, würde ich sagen, vielleicht könnten wir über die auch ein Wort verlieren. Was sind das eigentlich für Leute? Ganz unterschiedlich. Da sind zum Beispiel einige amerikanische Journalisten dabei. Die wichtigste Person oder die bekannteste Person ist wohl Terry Wade. Das ist ein britischer Unterhändler, der seinerzeit auf dem Höhepunkt der Geiselkrise in den Libanon gereist ist und dann selber gekidnappt wurde. Das war genau in jenen Tagen, als Rudolf Cordes dann auch gekidnappt wurde. Es war ja eine ganze Seuche im Libanon. Und dann sind da sogar einige Deutsche dabei, der Asme Humanitas Organisation, das ist eine etwas zwielichtige Menschenrechtsorganisation, die junge Deutsche in die Gegend von Sidon geschickt hat, um dort angeblich den Palästinensern zu helfen. Also man weiß nicht so ganz genau, was das eigentlich für eine Organisation ist und was sie da eigentlich im Libanon zu suchen gehabt haben. Vor allen Dingen, als das Auswärtige Amt sie dringend aufgerufen hat, nicht mehr in den Libanon zu fahren, beziehungsweise den Libanon sofort zu verlassen, weil es zu gefährlich sei. Ulrich Sammer in Jerusalem, herzlichen Dank. Welcome to Sie tanzt ihren Tanz zu Ende und zieht sich aus bis aufs Morgenrot. Sie lächelt stolz, wie sie sich dreht und wendet. Dann macht sie sich ganz lautlos fort. Leuchtet hell wie die Sonne, duftet so warm und schön. Ein neuer Tag, komm mit zum Fluss hinunter, den Wellen zu sehen. Zauberschiff, ich fahr mit dir, wohin du willst. Wir stehen am Bug, segeln durch weiße Nebel, wo du mit mir die Liebe fühlst. Dein blondes Haar leuchtet. Wir sind ein Paar, komm mit zum Fluss hinunter, den Wellen zu sehen. Die Moonbeats sind das um 20 nach 8 in Guten Morgen Deutschland. Dein blondes Haar ist ja ein bisschen peinlich, ne, meine Herren, wenn man mit einem blonden Haar nach Hause kommt am Jackett. Das könnte ja auffällig sein, aber dagegen hilft unser Krümelmonster, das Sie jetzt gewinnen können. Das können Sie nämlich wegsaugen. Ein Krümelmonster ist ein Akkusauger von AEG. Eine Akkurette Plus mit 5 starken Akkus und Wandhalter und Ladestation gibt es jetzt zu gewinnen. Von Trimedia das ganze Ding, also ein trierisch gutes Spiel heute Morgen. Sie müssen mir eigentlich nur sagen, zu welcher Platte dieser Anfang passt. .0352 13 31. Der fünfte Anrufer heute Morgen hat die Chance, mit mir zu spielen. Nichts fehlen. Für Sport, Unterhaltung und Erholung ist bestens gesorgt. Milchstädter See am Freitag bei RTL. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 auf RTL. Ein Tag wie kein anderer. Welche Platte fängt so an? Eine Frage an Gitta Junkel. Aus Bech, guten Morgen. Guten Morgen. Na, Gitta, welche Platte fängt denn so an? Ja, von Pet Shop Boys, Bang Boing. Ja. Exakt. Hast du es direkt erkannt, Gitta, oder musstest du ein bisschen nachdenken? Ja, also mit Hilfe von den anderen schon. Wer sind denn die anderen? Ja, viele hier im Büro. Ach, ihr müsst schon arbeiten? Ja, leider. Um 8.24 Uhr. Wieso leider? Es ist auf Freitag. Freitags geht's immer am besten. Denke ich auch. Wie lange müsst ihr heute? Bis 5:30. Habt ihr einen Staubsauger im Büro? Nee, noch nicht. Ab sofort habt ihr einen. Und zwar eine AEG Akkurette Plus mit 5 starken Akkus. Also brauchst du kein Kabel und so ein Kram. Wandhalter und Ladestation. Fein, danke. Ne, gibt's für dich, Gitta. Ich hoffe, du kannst das Ding gebrauchen. Oh, jo. Und ja, viel Vergnügen beim Saugen. Ne? Gut, danke. Und ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Tschüss, Gitta. Trimedia, der große TV-Video-Elektro-HiFi-Fachmarkt in Trier, bietet Ihnen günstige Preise und 3% Barzahlerrabatt auf alles, was den Stecker hat. Ausgenommen sind Agenturwaren. Trimedia, trierisch gut. Und heute Morgen gibt es einen Staubsauger für die Gitta Junkel im Büro. Kann sie die Krümel wegsaugen vom ersten Frühstück heute Morgen. Sie können den ganzen Tag über noch bei uns gewinnen. Zum Beispiel können Sie um 15.40 Uhr, also um 20 vor 4, ein Video gewinnen. Und um 20 vor 6 im Superquiz mit der neuen Revue zusammen 200 D-Mark. Genauer gesagt zweimal 100 Mark. Also bleiben Sie dran, es wird 8 und 26. Thank you. Sorge. Füreinander wie gemacht, haben uns ohne lange Reden einfach mittendran ins Herz gelacht. Wir sind beide wie Torpedos, die durch nichts zu bremsen sind. Jeder Kuss ist wie ein Einschlag, nachdem jedes Schiff versinkt. Ich bin verrückt nach dir. Wir beide sind das Einzige, was zählt. Total verrückt nach dir. Du bist mir voll ins Herz gerannt. Ich bin verrückt nach dir. Verrückt nach dir. Du bist mir voll ins Herz gerannt. Ich bin verrückt nach dir. Ich geb dir, was du willst und noch viel mehr. Mit dir und du mit dir. Gegen den Rest der Welt. Wir sind unbesiegbar. Schwimmen gegen jeden Strom. Brechen alle Barrikaden und tanzen dann davon. Rettungslos sind wir ertrunken. Jeden Strom abgelehnt. Sag mir eins und das ganz ehrlich, sag mir, wie es weitergeht. 20 vor 9, RTL Guten Morgen Deutschland. Tödlicher Ehestreit in Kordel bei Trier. Zuerst brüllten sich die beiden nur an, dann machte der 31-jährige Mann ernst, Bernd Michels von der Kripo Trier. Wir wissen, dass es Hinweise dafür gibt, dass die Frau durch Schläge auf den Kopf und durch Würgedinge ums Leben kam. Die Geschichte ist insgesamt deshalb auch sehr tragisch, weil es ein Kind gibt, was zurückbleibt. Anschließend floh der Täter mit dem Auto den Wagen von der Polizei kurz darauf vor dem Grenzübergang Mesenich an der luxemburgischen Grenze. Der Mann stand auf der nahen Sauertalbrücke und wollte sich hinunterstürzen. 2 Stunden mussten die Beamten mit ihm verhandeln. Erst dann gab er diese Absicht auf. Das Kind der beiden wurde vorübergehend in ein Heim gebracht, der Mann festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. RTL Guten Morgen Deutschland am Freitagvormittag. Bald ist Wochenende, heute fängt es an, heute Nachmittag. Und wenn Sie nicht genau wissen, was Sie vorhaben, dann nehmen Sie sich doch mal vor, wieder in die Röhre zu gucken und was Sie dort alles sehen können. Vor allem bei den Kollegen von RTL Plus erfahren Sie gleich von Langnorsee. Karlchen. Automatencasino. Zum Glück nie zu weit. Eingeweihte RTL Plus Zuschauer wissen, was danach kommt. Guten Morgen, Karlchen. Ja, guten Morgen, sagt er. Ja, wie geht's dir? Ich habe deine letzte Frage nicht verstanden, Entschuldigung. Wie es dir geht, wollte ich wissen. Alles klar, nee, vom Feinsten, du, vom Feinsten. So früh am Morgen, ich stehe ja drauf, von euch geweckt zu werden, original. Nee, kommt immer wieder gut, jeden Morgen oder zweimal in der Woche. Ja, gut. Aber ich habe ein tolles Fernsehprogramm, du, das Superhirn, Alien Nation und rasende Ach, Entschuldigung, es war Sat.1, ist die ich falsche glaub, Spalte. Ich glaube, da bist du ein bisschen im falschen Film oder sowas ähnliches, nicht? Also, was gibt's denn bei euch? Ja, du wirst dich totlachen heute Abend, heute ist ja nur Freitag, ne? Heute Abend gibt's ja Wiederholung Schloss am Wörthersee und Millionen gucken, ich sage es dir. Wir haben ja schon 2 Folgen wiederholt, heute kommt die, wo Drafi Deutscher einen russischen Majoren spielt. Der ist heute geschieden worden. In 13 Minuten war alles vorbei. Tatsächlich? Jo. Haben Sie denn auch dieses alberne Video nochmal gezeigt, oder was? Was? Das von Schloss am Wörthersee, oder was? Nein, das war doch diese Sache da. Ach so. Nicht richtig, genau. Ja, das weiß ich nicht genau. Varell-mäßig und Schrohwange, da diesen Schnickschnack. Und, na gut, was auch immer. Also Schloss am Wörthersee kommt ja immer gut danach. Bundesliga, kannst du auch ein bisschen gucken, ne? Mhm. Und 23.20 Uhr, wer ist denn Marc? Mit der komischen Brille, Tutti Frutti. Ach, heute geht das los mit der Brille? Ich glaube ja, die haben das heute drin. Oh, da müssen wir mal gucken. Ich weiß zwar nicht, ob man mehr sieht, aber das, was man sieht, soll einfach noch besser aussehen. Wie die das machen, weiß ich nicht, technisch gesehen, nicht? Keine Ahnung. Aha. Also das ist heute, was ist denn morgen, Samstag? Das ist, da gibt es einen Film, Spielfilm, so 20.15 Uhr für Tutler Familie, ne? Reise ins Glück, nicht? So ein deutscher Film von 1958. Danach gibt alles nicht so, oder mit Helge... Ja, hier in der Tasche mit Helga von Sinnen. Ja, ja. Hast du die gleiche Zeitung wie ich? Ja, ich glaube, ja. Ach, mit Helga von Sinnen und Hugo, Egon Palder. Ja, richtig. Und Hilde Knef ist als Gast dabei, ne? Und danach gibt es auch Fummeln will gelernt sein. Das weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll. Aber sehr gut ist noch das verrückte Freudenhaus. Kennst du das? Ja, jetzt frag mich doch nicht nach solchen intimen Dingen, Mensch. Das ist mit Burt Reynolds und der Country-Sängerin da. Das ist ganz witzig gemacht. Ach, das ist was Vernünftiges. Das ist was Vernünftiges, ach so. Ja. Das ist ein bisschen spät für ein Programm, würde ich fast sagen. Ja, Sonntag ist es dann soweit. Es geht ja los mit einem Tag wie kein anderer. Vorher ist noch Kilometer 33 Country-Musik, weißt du? Mhm. So, du-da-du-da-du-da-du-da-de. Ne? Das und dann hat er gesagt, will denn ein Tag wie kein anderer. Es geht nach Saskatchewan. Ne? Kennst du Saskatchewan? Was, nee. Hast du nie gehört von Saskatchewan? Nee, ist das eine Kampfsportart oder was? Nein, du Dummnickel. Freistilringen? Das ist ein Bundesstaat von Kanada. Ketchewan? Die heißen doch da alle so Manitoba, nicht? Und so, dieser heißt Saskatchewan. Das ist ein Indianerhäuptling, der Manitoba. Manitoba ist, das ist Manitou, das ist der Gott. Manitoba ist auch ein Staat. Der hat keine Ahnung, der Kerl. Also 19.10 Uhr mit Susanne das Ganze, nicht? Und dann um 20.15 Uhr, Watusi. Jetzt wird es nämlich afrikanisch, auf der Yacht nach König Salomons Diamanten, jawoll. Gut, haben wir alles. Ich habe nicht allzu viel verstanden heute, aber ich habe was dazugelernt. Woran liegt das, dass du das nie verstehst, was er dir erzählt? Dein Programmdirektor hat schon merkwürdig darüber geäußert. Ehrlich? Auf wie versteht das alles nicht, sagt er. Ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Stress mit ihm, seit ich neulich gesagt habe, er kann nicht reden. Hauptsache er kann unterschreiben, nicht? Ja, aber er unterschreibt im Moment nur Kündigung, das ist auch nicht so gut. Unangenehm, unangenehm, Mann. Aber wir werden das weiter verfolgen. Ja, alles klar, mit hohem Interesse, wenn die Einschläge näher kommen. Ne? Wann rufst du wieder an, Montagmorgen? Montag, wollen wir wissen, was in der Woche los ist. Für dich tue ich alles, Amigo. Alles klar, tschüss, Kaltchen. Du bist dein Programmdirektor. Ne? Mach ich, schönes Wochenende. Ciao. Das war Kaltchen mit der Übersicht über das Wochenendeprogramm von RTL Plus. Und das war's von Guten Morgen Deutschland. Darf mich verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören. Gleich kommt Jochen, da geht's nach Kärnten. Bei uns gibt's auch einen Tag wie kein anderer. Hören Sie weiter zu, 3 Stunden lang mit dem Jochen. Tschüss.

'cause I will always be by your side. Don't be mistaken, there's still some work to do. Gotta get up every single day, face the judge and jury. No one will notice, they've got their own lives. But we've got something they want, it'll be their surprise. Cause I